Ganz plötzlich erklärten mich die Ärzte für vollkommen gesund. Ich kehrte ans Theater zurück. Und wir konnten endlich wieder an Pygmalion denken. Die Premiere wurde auf den 11. April 1914 angesetzt. Ich kenne meine Stärken, aber auch meine Grenzen. Jedenfalls brauchte ich ein paar Tage zum Ausspannen. Schließlich musste ich für die Proben gut gewappnet sein, denn der Regisseur, George Bernard Shaw, hatte sich bereits den Ruf erworben, seine Schauspieler gnadenlos zu quälen. Aber ich hatte auch einen persönlichen Grund. Ich fühlte mich stärker und stärker zu Frederick Cornwallis West hingezogen. Jedoch wäre das Bekanntwerden einer Romanze zu diesem Zeitpunkt wenig opportun gewesen, sowohl für das Stück als auch für meine Beziehung zu Mr. Shaw. Nun hatte ich aber Frederick versprochen, er könnte mit mir ans Meer fahren und meine Hand halten bis zum Probenbeginn. Nur musste ich das um jeden Preis vor Joey verbergen. Lieber Joey, es ist mir mächtig in die Glieder gefahren, dieses Datum im April, und ich kann gar nicht aufhören zu zittern. Ich fühle, ich muss dringend Erholung haben. Ich will mich ganz schnell ein paar Tage in den Dünen verstecken und vollkommen allein sein. Also bitte sei lieb und verständig, Joey, und lass mich ganz allein nach Brighton fahren, nicht wahr, Joey? Ganz alleine. Ich bitte dich, ganz alleine. Bitte. Geliebteste, du darfst nicht allein fahren. Jetzt, da du wieder ganz du selbst bist, muss ich zu dir kommen. Ich kann morgen Nachmittag in Brighton sein. Du weißt nicht, was es für mich bedeutet, doch nur eine Stunde von dir entfernt zu sein. Ich werde mit dem Frühzug kommen. Und er kam ins Hotel, schnaufend wie eine Lokomotive. Joey, wie konntest du? Ich bitte dich, fahre sofort nach London zurück oder fahre wohin du willst, nur bleibe nicht hier. Wenn du nicht willst, muss ich abreisen. Aber er wich nicht. Ich sah ihn kurz beim Dinner, ohne Frederick natürlich, und am nächsten Morgen um 6 in aller Stille fuhren wir ab, Frederick und ich. Aber mit der nächsten Post öffnete der Himmel seine Schleusen und ergoss eine Flut von Beschimpfungen auf mich. Geh nur, du infernalisches Weib, du nichtswürdige, herzlose, frivole Lügnerin! Deine Lippen lügen, deine Augen lügen, deine Hände lügen, du wortbrüchige Betrügerin, du Herz aus Stein, die du einem hungernden Kind das Stück Brot wegreißt. Wie konntest du das über dich bringen? Weißt du, was das für mich bedeutet? Ich will mein Spielzeug haben, ich will meine Jungfrau Maria haben, meine italienische Bäuerin, meine Mitvagabundin, meinen Engel und meine Versucherin. Meine Inspiration will ich haben, meinen Wahn, mein Glück, meine Gottheit, mein Licht über dem Meer, meinen Stern, Stella. Nun gut, geh du nur. Eine Frau zu verlieren ist noch nicht das Ende der Welt. Die Sonne scheint, es ist angenehm zu schwimmen, es ist gut zu arbeiten. Meine Seele kann auch ganz allein mit sich fertig werden. Du hast mich tief, tief verletzt. Von meinen 57 Jahren habe ich 20 gelitten und 37 gearbeitet. Dann kam für mich ein Augenblick der Glückseligkeit. Beinahe ließ ich mich dazu herab, romantisch zu werden. Ich nährte die ältesten Illusionen und wusste dabei sehr wohl, was ich tat. Ich sammelte Hände voll welken Laubs und sagte, für mich ist das Gold. Geh nur, dir kann es ja gleich sein. Du könntest die Saiten aus eines Erzengels Harfe reißen, um Pakete damit zu verschnüren. Hör auf, du blinder Mann! Du Teppichweber von Worten, der nicht verstehen kann, dass eine Frau auch eine Frau sein will. Du Besenstiel im weißen Laken, du erstickst mich ja mit deinem überlauten Selbstbewusstsein, mit deinem egoistischen Geschnaufe. Joey, warum isst du nicht einmal ein großes rotes Steak? Vielleicht würdest du dann anfangen, auch andere Menschen zu verstehen. Glaubst du, es ist mir leicht gefallen, meinen liebsten Freund zu verletzen? Bitte. Sei nicht so gekränkt, Joey, lieber bitte. Wenn ich zurückkomme, werde ich dir alles erklären. Ich habe geruht, geschlafen, gelernt. Ich habe sehr viel nachgedacht und ich bin bereit, 4 Monate fleißig zu arbeiten.